Ich hab dich gehört, bevor ich dich das allererste Mal gesehen hab. Das ist der Rhythmus deines Lebens. Und ja, ich weiß, du hörst das auch, wenn ich was sage, bist du taub. Seit wann fällt bei dir täglich dieser Regen? Draußen bestes Wetter, aber in dir diese Sonnenfinsternis. Es donnert und es blitzt. Ich werd dich nicht vergessen, doch will nur, dass du dich auch niemals vergisst. Weißt du noch, wer du bist? Du bist nicht allein. Wir können das ja teilen. Lass mich für dich weinen. Vielleicht wird's dann leichter und fehlt dir der Halt. Dann geb ich dir mein. Du weißt doch, ich bleib. Vielleicht wird's dann leichter. Ich weiß, das Leben stresst dich. Kann mich nicht erinnern, wie es aussieht, wenn du lächelst. Du bist unfassbar unersetzlich. Ich will nicht, dass du weißt, wie es ist, wenn du weg bist. Ich hoffe, dass in der Dunkelheit eine deiner Wunden heilt, auch wenn hier schon so lange kein Funke scheint. Denn ich weiß, dass dieser Junge schreit, wenn dieser Junge schweigt. Du bist nicht allein, wir können das ja teilen. Lass mich für dich weinen. Vielleicht wird's dann leichter. Und für dir der Halt, dann geb ich dir mein. Du weißt doch, ich bleib. Vielleicht wird's dann leichter.